langsam für uns starben, schauen herab auf uns nieder, die auf dem Feld ihr Leben gaben, es erklingen ihre Lieder. Wir wollen nach alter Sitte preisen, im vollsten Ton allen wieder. Von Heldentat, von Blut und Eisen, alte deutsche Lieder. Wir trinken heut auf unsere Ahnen, trinken auf das deutsche Reich, die uns liebten, die uns mahnen, unvergessen. Trinken heut auf unsere Ahnen, trinken auf das deutsche Reich, die uns liebten, die uns mahnen, unvergessen und ruhmreich. Deutsches Land anstreben und unser Blut wird in euch sein. Und liegt das Glück in Schild und Waffen, Donnerschlag, Heil und Victoria. Ihr werdet kämpfen und es schaffen, ein einig freies Germania. Dann trinkt auf uns